Telekom-Fernsprecher Cottbusser Damm 70 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Hundekot-Einfriedung aus dunkelbraunem, vertrocknetem Hundekot und hellbraunem, frischem Hundekot, mit der hier die Fernsprechkabine eingefasst ist. Ansonsten, außer einem Hinweisschild eines Kiosk für die Bildzeitung mit der Schlagzeile „Giernacht am Alex“, keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.